Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Sport und Körper. 1. Sind die Jugendlichen von heute sportlich? Ja, ich denke, sportliche Aktivitäten spielen in unserem Leben eine besondere Rolle. Wenn man sich regelmäßig bewegt, fühlt man sich fitter. Sport stärkt das Immunsystem. Folglich können wir viele Krankheiten vorbeugen. Da das Aussehen für uns sehr wichtig ist, treiben wir in der Regel auch außerhalb des Sportunterrichts Sport. Viele von uns sind Mitglieder eines Sportclubs und gehen 2 bis 3 Mal die Woche zum Training. Wer sportlich ist, ist leistungs- und konzentrationsfähiger. Und das spiegelt sich auch in seiner schulischen Leistung wider. Durch Sport kann man das ideale Gewicht halten, Muskeln aufbauen und einen durchtrainierten Körper haben. 2. Was halten Sie vom Schwimmen? Wenn ich ans Schwimmen denke, fallen mir nur Vorteile ein. Schwimmen macht erstens Spaß und verbessert die Figur. Regelmäßiges Schwimmen fördert die Kondition bzw. die Ausdauer und im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten trainiert es den ganzen Körper. Ganz zu schweigen von den gesundheitlichen Vorteilen durch Bewegung. Gute Schwimmer brauchen zudem keine Angst zu haben, im Meer zu ertrinken. Schwimmen ist eine relativ billige Sportart. Man braucht ja nur eine Schwimmhose, eine Schwimmbrille und eine Kappe. Schließlich werden die sozialen Kontakte durch die Mitgliedschaft in einem Schwimmverein gefördert. 3. Was spricht für den Schulsport? Sport ist nicht das wichtigste Fach, aber das einzige Bewegungsfach in der Schule. Wir sind begeisterte Sportler und freuen uns auf die wenigen Stunden in der Woche. Viele Jugendliche leiden nämlich an Bewegungsmangel, da sie außerhalb der Schule keinen Sport betreiben. Würde auch noch dieser Unterricht ausfallen, sähe es wohl sehr schlecht mit der Gesundheit der Schüler aus. Bewegung trägt zur Stärkung der Muskulatur bei und befreit von Stress. Im Sportunterricht wird außerdem die Gemeinschaft gestärkt, denn meist handelt es sich um Sportarten, die als Mannschaftssport bekannt sind. Schüler können darauf hoffen, dass sie dadurch Probleme mit dem Kreislauf oder Fettleibigkeit vermeiden. 4. In welchem Alter sollte man mit Sport anfangen? Je früher, desto besser. Ich glaube, Kleinkinder müssen zur sportlichen Lebensweise erzogen werden. Anfangs geht es natürlich in spielerischer Form. So können sie ihre Liebe zur Bewegung entdecken. Sind die Eltern nicht sportlich, werden ihre Kinder auch erst später mit Sport anfangen. Manchmal ist es praktisch, früh anzufangen. Wenn Eltern zum Beispiel ihre Kinder bereits im Babyalter zum Babyschwimmkurs bringen, dann lernen diese viel schneller, sich im Wasser frei zu bewegen und entwickeln keine Ängste. Radfahren habe ich schon mit 6 Jahren gekonnt. Mit Ballspielen können Kinder bereits in der Grundschule anfangen. Krafttraining ist aber Jugendlichen unter 14 nicht zu empfehlen. 5. Was macht einen guten Sportler aus? Er muss Fleiß, Ausdauer, Disziplin und natürlich Talent haben. Unterschiedliche Sportarten setzen bei den Sportlern unterschiedliche körperliche Fähigkeiten voraus. Für Basketball darf man nicht zu klein, für Ballett nicht zu groß sein. Zum Erfolg eines Profisportlers trägt aber vor allem sein Ehrgeiz bei. Er glaubt fest an sich selbst, zeichnet sich durch eine Zielstrebigkeit aus. Und wenn es darauf ankommt, setzt er alles auf eine Karte, um der Beste zu sein. Er braucht einen professionellen Coach, der ihn oder seine Mannschaft trainiert, managt und betreut. Und sogar der beste Sportler ist auf eine psychologische Beratung angewiesen, damit er eventuelle Niederlagen verkraften kann.